Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Sie hören heute ein Porträt des Literaturwissenschaftlers Hans Meyer, das der RIAS am 19. März 1977 sendete. Anlass war damals der 70. Geburtstag Meyers. Der am 19. März 1907 in Köln geborene und am 19. Mai 2001 in Tübingen gestorbene Meyer ließ sich nie in Schubladen stecken. Er war Kritiker, Schriftsteller und Musikwissenschaftler. Er befasste sich mit der Juristerei und mit der Sozialforschung. Nach der Flucht vor den Nationalsozialisten kehrte Meyer, dessen Eltern in Auschwitz ermordet wurden, 1945 nach Deutschland zurück. Er blieb zunächst in der DDR bis 1963, als er nach einem Besuch in Tübingen entschied, nicht zurückzukehren. Sigrid Herzog zeichnet einige Spuren Meyers nach. Am 19. März 1977 wird Hans Meyer 70 Jahre alt. Der bedeutende Germanist, Literaturhistoriker und Kritiker hat die Entwicklungen der Literatur im Nachkriegsdeutschland bis heute mit leidenschaftlicher Anteilnahme begleitet und beeinflusst. An vielen Orten und in mancherlei Gestalt. Als Universitätslehrer zog er Generationen von Germanisten heran. Zuerst in Leipzig, das er 1963 verließ, dann noch 10 Jahre lang an der TU in Hannover. Als Essayist, Biograf, Hermeneutiker und Kulturhistoriker ließ er sich von herausragenden Dichtern und Schriftstellern in Vergangenheit und Gegenwart faszinieren und teilte seinen Lesern und Hörern etwas von dieser Faszination mit. Büchner, Schiller und Thomas Mann galten seine wichtigsten Analysen. Sartre und Aragon hat er übersetzt. Zeitlebens befasste er sich mit Richard Wagner. Als Musikkenner und Sachverständiger hat sich der Vielseitige soeben neuerlich ausgewiesen mit einer groß angelegten kulturhistorischen Untersuchung des Phänomens Bayreuth. Die Trennung des Politischen und des Kulturellen ist nicht vollziehbar. Dieser Satz aus einer frühen Arbeit über Hermann Hesse blieb für Meyer gültig. Er hat allerdings auch zu Konsequenzen und Konflikten geführt, deren Spuren man an Lebenslauf und Werk nicht nur dieses kritischen Zeitgenossen ablesen kann. Was Hans Meyer, dieser womöglich letzte wahrhafte Bildungsbürger, Marxist und Humanist dazu, mit einem Kenntnisreichtum von enzyklopädischen Ausmaßen unter Kultur- und Literaturkritik verstand und betrieb, war nichts anderes als das schwierige Unternehmen der Vermittlung. Der Vermittlung zwischen Tradition und Moderne, zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen Literatur und Leser. In der Rolle des Vermittlers bei öffentlichen Disputen sah man Meyer öfter. Ihm wurde ein ausgleichendes, zusammenfassendes Temperament nachgesagt. Die Fähigkeit zum Zuhören und ad hoc formulierter Synthese. Erhard Kästner drückte das einmal so aus. Eine Diskussion ist in die Länge geraten, Brauchbares und Unbrauchbares, Schiefes und Halbgares kam durcheinander. Jetzt ist der Augenblick für Hans Meyer. Jetzt versammeln sich seine Tugenden, die Gabe der Ordnung und Klärung, der Sichtung und Raffung. Es ist nicht nur sein Unterscheidungsvermögen, das so selten nicht wäre. Die Sache ist diffiziler. Er besitzt das Gefühl für die verschiedenen Gewichte des Unterschiedenen. Denn unter dem Vielen, das wahr ist, hat nicht alles das gleiche Gewicht. Es ist wohltätig, wenn einer auftritt, der an dem unruhigen, schwebenden, von jedem Hauch veränderten Mobile, das unser aller Bemühen um Wahrheit darstellt, das Hangende richtig verteilt, so dass es wenigstens für einen Augenblick aussieht, als sei Gleichgewicht hergestellt und etwas Wahres gefunden. Hans Meyer ist in seinem Metier eine einzigartige Gestalt schon aus dem Grunde, weil er eigentlich mehrere Berufe gleichzeitig ausübt, die hierorts sonst nicht als zusammengehörig empfunden werden. Nicht nur hatte er zuerst in Köln als Staats- und Rechtswissenschaftler promoviert und nach seiner Rückkehr aus 12-jährigem Schweizer Exil in Frankfurt am Main kurze Zeit Soziologie gelehrt, ehe er 1950 Ordinarius für Literaturgeschichte in Leipzig wurde. Ungewöhnlich ist vielmehr für einen Literaturhistoriker, Germanisten zumal, sich nicht nur mit Totendichtern zu befassen, sondern auch der zeitgenössischen und allerneuesten Literatur ein Augenmerk zu widmen, gar sich als Kritiker zu betätigen. In der angelsächsischen Welt ist eine Kombination beider Tätigkeiten gang und gäbe. Hierzulande setzt der Wissenschaftler sich in Akademikerkreisen dem Odium aus, nicht ganz seriös, vielleicht gar ein Feuilletonist zu sein. Besonders, wenn er formulieren kann. Wir haben in unserem Archiv aus dem Jahre 1964 ein kleines Beispiel dafür, wie Meyer sich als Kritiker mit einem zu Unrecht vergessenen, noch eben zeitgenössischen Autor auseinandersetzt, mit Leon Feuchtwanger. Die Einzelkritik gerät wie so oft zu einem Stück großflächiger Zeitdiagnose und zeigt das sondierende Bemühen, Bleibendes von Verfehltem zu trennen, also dem Einzelfall Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Der Erfolg Leon Feuchtwangers in Moskau oder in Leipzig gründet sich auf eine gesellschaftliche Schichtung von Bücherlesern, die sich, soziologisch gesehen, vom Publikum der Bücherkäufer und der literarisch interessierten Leser in der Bundesrepublik wesentlich unterscheidet. Das ist ein soziologisches Urteil, aber weder ein ästhetisches noch gar ein ästhetisch abwertendes Urteil für die eine oder die andere Leserschicht. Feuchtwangers Bücher aus dem Ostberliner Aufbauverlag sprechen erfolgreich zu Lesern, die zwar Thomas Mann und Brecht und Hesse und gelegentlich auch einen Band Köppen oder Böll oder Sartre lesen konnten, die im Übrigen aber die wichtigsten Namen der im Westen durchaus geläufigen Erzähler kaum jemals gehört haben, von irgendeiner Kenntnis ihrer Bücher ganz zu schweigen. Man kennt dort die meisten Romane Leon Feuchtwangers, aber weder Proust noch Kafka. Weder Joyce noch Virginia Woolf, weder Camus noch Günter Grass. Und in der Sowjetunion verhält es sich nicht wesentlich anders. Wie also? Wäre daraus also zu folgern, dass die Erfolge Feuchtwangers mit literarischen Mangelerscheinungen zusammenhängen? Dass er bloß dort zu wirken vermag, wo der Leser keine Vergleichsmöglichkeiten und vor allem keine freien Wahlmöglichkeiten der Lektüre besitzt? Die Antwort kann nicht mit Ja oder Nein gegeben werden. Etwas ist sicher daran. Und es ist durchaus möglich, dass Feuchtwangers Bücher bei einem reich assortierten literarischen Angebot auch dort eine Verdunklung ihres Ruhms erfahren müssten. Aber das ist es nicht allein. Feuchtwangers Erfolg beruht dort weitgehend auf einer Leserschicht, die eine sonderbare Mischung aus Alt und Neu repräsentiert. Viele Menschen aus der Arbeiterschaft oder vom Lande haben dort gelernt, das zu lesen, was wir mit einem etwas fragwürdigen Ausdruck als gute Literatur zu bezeichnen pflegen. Sie haben auf die Groschenheftchen verzichtet und mussten auch darauf verzichten, weil es sie offiziell nicht mehr gab. Und nun begannen sie, richtige Bücher zu lesen. So kamen sie zum Stelldichein mit dem Erzähler Leon Feuchtwanger und fanden bei ihm vieles von dem, was ihre neue geistige Reizbarkeit anzuregen vermochte. Interessante Geschichten, historische, fremde Welten, die aber durch Themenstellung und Darstellungsweise erregend zu wirken vermochten. Das ist die eine Seite. Neue Leser bei der Begegnung mit einem wirklichen Schriftsteller. Aber einem Schriftsteller, der im Grunde der alten Schule des Erzählens verschrieben blieb. Für Leon Feuchtwanger, ebenso übrigens für seinen Freund Arnold Zweig, der ein ganz ähnliches Schicksal bei den deutschen Lesern in Ost und West erlebt wie Feuchtwanger, ebenso auch wie für Heinrich Mann, mit dem es sich nicht viel anders verhält, ist die Romanform niemals zu einem Problem geworden. Feuchtwanger hält fest an der sogenannten Geschichte, die sich selbst erzählt. All seine Romane setzen den sogenannten allwissenden Erzähler voraus. Während die modernen Romanschriftsteller mit Vorliebe die Ich-Form wählen oder gar die zu berichtende Geschichte prismatisch behandeln und in zahlreiche subjektive Erzählperspektiven zerlegen, um schließlich bei bloß subjektiven Mutmaßungen zu landen, hatte sich Feuchtwanger bis zum Schluss der objektiven, der ungebrochenen epischen Darstellungsweise verschrieben. Sogar mehr als das. Er hatte mit einem Kunstgriff, der die Eigentümlichkeit seines Romanschaffens ausmacht, den Prozess der Objektivierung außerordentlich weit vorgetrieben. Gemeint ist dies. Die Tendenz des Erzählers Leon Feuchtwanger führte ihn nicht bloß stofflich zu Romanen mit historischer Thematik. Sein Ehrgeiz ging überdies dahin, auch in der Form eine maximale Annäherung an den Stil eines objektiven Historikers zu vollziehen. Nicht Balzac oder Tolstoi waren die Vorbilder des Romanciers Feuchtwanger, sondern die antiken Geschichtsschreiber einer pragmatischen Historiographie, die Thukydides und Sueton und Tacitus. Der Politiker Feuchtwanger hat gleichfalls schwere Irrtümer begangen, wo er sich, anders als seine Tüvalin und Josephus und Beaumarchais, wirklich zu entscheiden suchte, da sah er die Dinge oft sehr falsch. Feuchtwanger und der Ostberliner Aufbauverlag wussten, warum sie Feuchtwangers Buch Moskau 1937 nach dem Kriege nicht wieder in Deutschland neu herausgegeben haben. Es berichtete damals nicht bloß in idealisierter Form von Feuchtwangers Begegnung mit Stalin, sondern verteidigte auch jene ersten grausigen Schauprozesse, über deren Wirklichkeit wohl heute kein Zweifel mehr bestehen kann. Dass Feuchtwanger, der niemals Kommunist wurde, damals ehrlich glaubte, was er schrieb, ist freilich ebenso wenig zu bezweifeln. Ein Leben also voll von Nichtentscheidungen und von falschen Entscheidungen. Aber auch ein Leben, das in den großen Fragen, denen menschlicher Würde und geschichtlicher Progression doch stets die richtige Wahl zu treffen wusste. Feuchtwangers wichtigste Bücher, vor allem diejenigen zwischen 1923 und 1935, sind erregend und sie sind auch wichtig geblieben. Und sie verdienen es durchaus bei aller Fragwürdigkeit der Form und oft auch der Aussage, von Neuem gelesen und sorgfältig gedeutet zu werden. Hans Meyer, 1964. Heute sind seine öffentlichen Auftritte rar geworden. Seltener hört man die raumfüllende Stimme, wie sie etwa in Zusammenkünften der Gruppe 47 markante Stationen der Literaturentwicklung unterstrich, erhellte, herausforderte. Freilich haben sich auch die Foren rapide vermindert, wo öffentlich über Literatur gestritten werden kann. Die 47er Dichterkritikerunion war trotz oder wegen ihrer informellen Struktur länger haltbar, als selbst optimistische Prognosen es anfangs für möglich gehalten hätten. Dass ihr Erbe von keiner Nachfolgeorganisation angetreten wurde, hatte personelle, strukturelle und historische Gründe. Gleichfalls ersatzlos gestrichen das literarische Kaffeehaus im NDR-SFB. Jene Gesprächsrunde aus alten Zeiten, als der Rundfunk noch literarische Kontinuität pflegte. Vergessen sind die großen Kongresse wie der 1963 in Berlin über Kritik, 1966 in Wien über den modernen Roman. Das alles konnte in gleich hoher argumentativer Qualität keine ständige Einrichtung bleiben. Die Medien wurden wieder literaturmüde. Die vorübergehend für endgültig erklärte Abschaffung der Literatur durch sich selbst mit Kursbuch 15 und ähnlichen Happenings, das plötzliche Einschlagen der Kleinkritiker auf sogenannte Großkritiker beendeten vorläufig eine Entwicklung, die man rückblickend außerordentlich produktiv und anregend finden muss. Es folgte ein etwas ungeduldiges Jahrzehnt, das die sofortige und permanente Änderung proklamierte. Gefordert war unmittelbare Aktion und man verbat sich den Luxus von Reflexionen, von Second Thoughts oder gar Befassung mit Geschichte jeglicher Art. Aber auch wirkliche Lebens- und Überlebensprobleme beanspruchten mehr Öffentlichkeit und verdrängten die theoretische Reflexion. Es brach an das Ende der Bescheidenheit, nicht nur auf dem Gebiet der Literaturproduktion. Wäre das Verhältnis von Literatur und Öffentlichkeit in jenen Jahren weniger gestört gewesen, hätte Hans Meyer womöglich nicht die Zeit gefunden, all die Schriften und Werke zu verfassen, die seither entstanden sind. Ehe davon zu sprechen ist, gehen wir noch einmal zurück in das Jahr 1965, als er eine Rede zum 90. Geburtstag von Thomas Mann hielt, worin er nicht nur eine übergreifende Zusammenschau seiner langjährigen Beschäftigung mit dem Werk des Dichters gab, sondern auch noch so etwas wie ein Resümee seiner eigenen ästhetisch-moralischen Grundüberzeugungen. Jene Ansprache schloss mit den Worten: Man hat Thomas Mann oft kalt genannt. Er war es nicht. Er war sehr verletzbar, reizempfindlich. Er war sehr gütig. Er meinte es gut mit den Menschen, auch in seinen aristokratischen Phasen, und glaubte trotz allem an die menschliche Zukunft. In Leiden und schmerzlicher Erfahrung machte er sich von aller Leidensphilosophie Schopenhauers, von aller Götterdämmerung Richard Wagners frei. Die Erkenntnis, dass der Mensch, wie im Zauberberg geschrieben steht, um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen soll über seine Gedanken, bestimmte bis zum Ende sein Konzept der Humanität. Sehr schön hat in seiner letzten Lebenszeit Thomas Mann dieses Thema abermals nicht als Denker und Redner, sondern als großer Erzähler gestaltet, in dem längst berühmt gewordenen Gespräch zwischen Felix Krull und dem Professor Kuckuck im Speisewagen zwischen Paris und Lissabon, wenn der Professor dort doziert und Thomas Mann mit ihm. Sein sei nicht Wohlsein, es sei Lust und Last und alles raumzeitliche Sein, alle Materie habe Teil, sei es auch im tiefsten Schlummer nur an dieser Lust, dieser Last, an der Empfindung, welche den Menschen, den Träger der wachsten Empfindung, zu Allsympathie lade. Worte Thomas Manns aus dem Felix Krull, aus der letzten Lebenszeit. Allsympathie. Die verstand Thomas Mann keineswegs als eine gerührte O-Mensch-Emphase wie bei den Expressionisten. Thomas Mann war gegen Ende seines Lebens ein streitbarer Humanist, der sehr genau zwischen Alt und Neu, Ende und Anfang, Humanität und Barbarei zu unterscheiden wusste. Wenn er von Demokratie sprach und ihrem kommenden Sieg, so meinte er eine Form der Humanität, eine Verbindung demokratischer Strukturen mit einer tiefen gesellschaftlichen Neugestaltung. Und seine Sympathie galt dem Menschen insofern, als der Mensch bereit und willens sei, diesen Weg der Neugestaltung zu gehen. Menschsein bedeutete für Thomas Mann sehr viel, mehr als die folgenlose und im Kern vielleicht doch rückschrittliche Auffassung, die bloße gefühlhafte Menschauffassung der Expressionisten. Für Thomas Mann war es so, dass er forderte, es müsse zu einer Selbstverständigung des Menschen über sich selbst kommen. Das Menschsein müsse, so verstand Thomas Mann am Ende seines Lebens den Begriff des Humanen, in bewusste Menschlichkeit verwandelt werden. Und so feiern wir seinen 90. Geburtstag am 6. Juni des Jahres 1965 mit den Schlussworten, die er in seiner großen Ansprache im Stiller Jahr wenige Wochen vor dem Tode in Stuttgart und in Weimar gesprochen hat, als er seine Ansprache im Stiller Jahr gipfeln ließ in einen Anruf an die Deutschen und in den Deutschen, an die Menschen seiner Zeit, an die Zeitgenossen. Ein Anruf, um die Schlussworte Thomas Manns hier anzuführen, als Willen zum Schönen, Wahren und Guten, zur Gesittung, zur inneren Freiheit, zur Kunst, zur Liebe, zum Frieden, zu rettender Ehrfurcht des Menschen vor sich selbst. Durchdenkt man dies noch einmal, die Reihenfolge der Forderungen und Anrufungen, der gipfelnden Anrufung des Menschen, die ihn auffordert zur rettenden Ehrfurcht vor sich selbst, so versteht man, wie in Leiden und Größe im Prozess eines 80-jährigen Lebens Thomas Mann für sich, seine Zeit und über die Zeit hinaus auch für uns, für die Nachwelt, das Thema, unser aller Thema verstanden hat, das Thema der Humanität. Hans Meyer, 1965. Nach seiner Rückkehr in die Bundesrepublik wurde Meyer schon bald Mitglied der Akademie der Künste Berlin und schließlich Direktor ihrer Abteilung Literatur. Da lag eine öffentliche Auseinandersetzung mit den von einer solchen Akademie heute wahrzunehmenden Aufgaben auf der Hand. Und sie erfolgte denn auch mehrfach. Bemerkenswerte Ausführungen zu diesem Thema enthält Meyers Beitrag »Zwei Bäume der Erkenntnis« für unsere RIAS-Funk-Universität aus dem Jahre 1972. In einer weit ausholenden Tour d'horizon quer durch die Jahrhunderte weist Meyer nach, wie das Auseinanderklaffen von Wissenschaften und schönen Künsten schon in getrennten Akademiegründungen beschlossen war und kulturhistorisch in immer fatalere Denkextreme geführt hat. Ohne sich darauf zu beziehen, gelangt Meyer damit zu einer ähnlichen These, wie sie dem sogenannten Zwei-Kulturen-Streit der 60er Jahre, ausgelöst von C.P. Snow, zugrunde gelegen hatte, dem herrschenden Unverständnis zwischen literarischer und naturwissenschaftlicher Intelligenz. Hören wir, diesmal von einem Sprecher verlesen, Meyers Appell für den immer neu zu leistenden Balanceakt der Vermittlung. Der Balanceakt gelingt nur in seltensten Stunden. Die vollkommene Akademie wird immer die Unmöglichkeit des Perpetuum mobile haben und wird darum immer wieder gesucht werden. Ihr Paradoxon ist die Garantie ihrer idealischen Dauer. Die Paradoxie aber ist eine solche des gesellschaftlichen Kontextes. Bewahrend muss die Akademie heute sein, übrigens auch eine Akademie der Wissenschaft, gegenüber allen Positionen der Geschichtsfeindlichkeit. Tradition und Geschichte sind zweierlei. Man kann Überlieferungen absagen, nicht aber den Geschichtsprozessen, die heute in allem nachwirken. In unserer Art des Sehens, Hörens, Denkens, Fühlens, nicht zuletzt in unserer Sprache. Der idealistischen Forderung des Baccalaureus in Faust II, die Welt, sie war nicht, ehe ich sie erschuf, muss durch Wissenschaft wie Kunst widersprochen werden. Gegen den Traditionalismus vergangener Akademien setzte Brecht den Imperativ, man dürfe nicht der Einschüchterung durch Klassizität erliegen. Courage mithin gegenüber Institutionen, die nichts sein wollen als bewahrend. Allein es gibt auch die Einschüchterung durch Modernität. Modernität wird heute häufig gleichgesetzt mit Geschichtsfeindlichkeit. Dann wird das Besondere nicht mehr als das eines Allgemeinen verstanden. Tritt einer auf und erklärt, ich bin ein Kunstwerk, so deklariert er Kontingenz als Notwendigkeit. Praxis behauptet dann zugleich, ihre eigene Theorie zu sein. Dann sollte man die Kunstschulen schließen und die Akademien erst recht. In der Bibel wird vom Baum der Erkenntnis gesprochen und vom Sündenfall des Menschen, der die Frucht des Erkenntnisbaumes aß und dadurch imstande war, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Walter Benjamin hat über diese Parabel nachgedacht. Er meinte, die paradiesische Sprache des Menschen muss die vollkommen Erkennende gewesen sein. Dass nämlich die Sprache des Paradieses vollkommen erkennend gewesen sei, vermag auch das Dasein des Baumes der Erkenntnis nicht zu verhehlen. Seine Äpfel sollten die Erkenntnis verleihen, was gut und böse sei. Gott aber hatte schon am siebenten Tage mit den Worten der Schöpfung erkannt. Und siehe, es war sehr gut. Die Erkenntnis, zu der die Schlange verführt, das Wissen, was gut sei und böse, ist namenlos. Es ist im tiefsten Sinne nichtig. Und dieses Wissen, eben selbst das einzige Böse, das der paradiesische Zustand kennt. Dies ist romantische Reflexion, nicht materialistische. Hinter ihr steckt die Sehnsucht, auch Walter Benjamins, nach einem Erkenntniszustand, worin Sprache wieder vollkommen erkennend werden möchte. Allein es gibt vermutlich, importiert durch die Menschen, nach ihrer Vertreibung aus dem Paradiese, einem Baum der Erkenntnis auch in unserer Welt, als jenseits von Eden. Hat man den Paradiesbaum heimlich exportiert oder imitiert? Wie immer, auch dieser irdische, nicht paradiesische Baum trägt Früchte, deren Genuss zur Erkenntnis führt. Freilich verlangt das Anerkennung der Realität sowohl des Baumes wie der Früchte. Sie sind zu verstehen als Raum und als Zeit, als ein Hier und ein Jetzt. Aber es gibt keinen Erkenntnisbaum der bloß wissenschaftlichen Früchte, noch weniger einen, der bloß Früchte der Kunst trüge, also künstliche Früchte. Der wäre nur denkbar bei Baudelaire im Paradis artificiell. Allein das künstliche Paradies ist kein Paradies. Demnach zwei Bäume der Erkenntnis? Der Erkenntnisprozess ist einheitlich, freilich mit vielen Methoden und Formen der Vermittlung. Jedes große Kunstwerk ist ebenso eine Frucht von Erkenntnis wie die Entdeckung einer neuen wissenschaftlichen Gesetzlichkeit. Große Kunst, das wurde immer wieder erkannt, besitzt eine Evidenz eigener Art. Aber es ist Evidenz. Sie zu erkennen, zu verteidigen, bisweilen als Nicht-Evidenz zu enthüllen, auch dies gehört zur Dialektik einer Akademie der Künste. Schon in seinen Leipziger Jahren war Hans Meyer alles zugleich. Literaturhistoriker und Kritiker, DDR-Bürger und Weltreisender, der Gastvorträge im westlichen Europa halten durfte, Publizist und Festredner, der in Sinn und Form zahlreiche Essays veröffentlichte. Schon damals von einer unglaublichen Produktivität, die sich seither eher noch steigerte. Eine zeitweilige gesamtdeutsche Rarität. Als die DDR sich am 13. August 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer nach Westen abschloss, weilte Hans Meyer gerade zu Besuch in Westdeutschland. Um seine Studenten nicht im Stich zu lassen, kehrte er noch einmal nach Leipzig zurück. Aber sein Verhältnis zur offiziellen Parteilinie verschlechterte sich derart, dass er zwei Jahre später von einer Vortragsreise nicht mehr in die DDR zurückkehrte. Deren neue Literatur behielt er weiterhin im Auge, verfolgte und kommentierte ihre Entwicklungen. Die Schriftsteller in Ostberlin oder Leipzig dagegen, jene also, denen Brecht so eindrucksvoll gezeigt hatte, wie groß die Schwierigkeiten seien beim Schreiben von Wahrheit in einer Unterdrückergesellschaft und dass im Sozialismus der Nachgeborenen die Sklavensprache verlernt werden dürfe, sind heute mehr denn je damit beschäftigt, die Sklavensprache erneut zu lernen und literarisch zu praktizieren. Die Eigentümlichkeit jener von Politbüro und Kulturministerium mit höchstem Unbehagen analysierten Texte liegt eben in einer perfiden Doppeldeutigkeit von Gedichten und Erzählungen, die scheinbar bieder daherkommen, jedoch voll heimtückischer Kunst ein Einverständnis mit dem Leser über den harmlosen Text hinaus herzustellen suchen. Diese Literatur setzt eine neue Lesekunst der neuen Leser voraus. Sie ist Geheimsprache zwischen Spießgesellen. Brecht hatte sich die neue Zuschauerkunst und die neuen Zuschauer seines dialektischen Theaters ein bisschen anders vorgestellt. Noch in Peter Huchels Zeitschrift Sinn und Form ließ Günter Kunert, ein Lyriker also, den Becher entdeckt hatte und der dann zu Brecht überlief, im Jahre 1961 5 harmlose Verszeilen drucken mit der Überschrift Unterschiede. Betrübt höre ich einen Namen aufrufen, nicht den meinigen. Aufatmend höre ich einen Namen aufrufen, nicht den meinigen. Wer dies irgendwo in Tübingen oder Zürich liest, wird wenig verstehen. Die Methodologen des New Criticism pflegen an Texten der Sklavensprache im Allgemeinen zu scheitern. Dabei handelt es sich um ein lyrisches Kardiogramm des Schriftstellers Kunert. Er meint ohne Zweifel sich selbst und die Art, wie er in Ostberlin dahin lebt. Betrübt hört er einen Namen aufrufen, nicht den seinigen. Man hat wieder einmal Nationalpreise verliehen und Kunstpreise, es regnete Auszeichnungen. Günter Kunert ging leer aus. Aufatmend hört er einen Namen aufrufen, nicht den seinigen. Im Neuen Deutschland wurde abermals sehr heftige Kritik an den Schriftstellern geübt. Im Zentralkomitee waren Repressionsmaßnahmen gefordert worden. Diesmal jedoch ging es um Biermann oder Hermlin oder Stefan Heim. Günter Kunert war für einmal nicht an der Reihe. Das gemeinsame Kunstideal Emil Steigers und Alfred Kurellas ist der epigonale Neoklassizismus. Darum auch stellt man in Ost-Berlin den Literaturwissenschaftlern immer wieder die Aufgabe, Goethes Ästhetik oder das, was man dafür hält, mit normativer Kraft auszustatten und auf die wissenschaftliche Interpretation der bürgerlichen Dekadenz eines Joyce oder Proust, Kafka oder Beckett tunlich zu verzichten. Es wird aber nicht gelingen und es kann auch nicht gelingen. Dialektisch denkt nicht, wer die Hoffnung ausgespart hat. Das ist dann nicht mehr Dialektik der Aufklärung, sondern ein Versuch, die gesellschaftliche Emanzipation von der Verwirklichung der Aufklärung zu trennen. Ebenso wenig lassen sich Zukunft und aktuelle Misere antinomisch gegeneinander stellen, durch den Sprung von der platten in die überschwängliche Misere, um abermals ein Wort von Marx zu zitieren. In der neuen Lyrik der DDR wird der, auch für uns, so wichtige Versuch unternommen, die Antagonismen der Gesellschaft unbeschönigt zu benennen, aber dennoch nicht die Veränderbarkeit zu leugnen. Dies formulierte Hans Meyer im Jahre 1967. Wie man sieht, gilt der Befund heute noch genauso. Sogar die damals inkriminierten Namen sind neuerlich von derselben Aktualität. Biermann und andere. Nichts hat sich geändert in den letzten 10 Jahren. Auch wenn die Abuschs und Kurellas heute durch andere Funktionäre gleichen Typs ersetzt wurden. Die Schriftsteller der DDR müssen stärker als zuvor wieder die Sklavensprache lernen, also Verstellung, Camouflage betreiben. Worin die besteht, erläuterte Meyer erst kürzlich in der Interpretation eines Gedichts von Rainer Kunze. Wir lesen das Gedicht und die leicht gekürzte Kritik. Erster Brief der Tamara A. Geschrieben habe dir Tamara A., 14 Jahre alt, bald Mitglied des Komsomol. In ihrer Stadt, schreibe sie, stehen 4 Denkmäler. Lenin, Tschapajew, Kirov, Kuibyschew. Schade, dass sie nichts erzähle von sich. Sie erzählt von sich, Tochter. Und jetzt Hans Meyers Interpretation des Gedichtes von Rainer Kunze. Tamara A. wohnt irgendwo im Bereich der großen Wolgaschleife. Daher das Denkmal für Kuibyschew, den 1935 gestorbenen Mitarbeiter Stalins. Nach ihm wurde die Samara an der Wolga benannt. Im Bezirk Kuibyschew gibt es auch eine Stadt, Tschapajewsk, benannt nach dem bolschewistischen Helden des Bürgerkriegs. Die Denkmäler für Tschapajew und Kuibyschew, neben den Obligaten für Lenin und Kirov, situieren den Wohnort der Tamara A., zugleich auch ihren Lebenslauf. Das mag dem 14-jährigen deutschen Mädchen noch nicht klar geworden sein. Sie beklagt sich beim Vater, dass das russische Kind nicht von sich erzähle. Der Vater jedoch kennt sich aus. Was hat Tamara A. von sich berichtet? Dass sie Pionier ist und wohl ein guter. Als solcher verschickt sie Freundschaftsbriefe. Sie wird sicher als Komsomolzin aufgenommen werden. Das bedeutet, wenn nichts dazwischen kommt, sichere Anwartschaft auf einen Platz in der Partei der Bolschewiki. Die 4 Denkmäler für Lenin, Kirov, den Stalin nach Chruschtschows Aussage ermorden ließ, für Tschapajew und Kuibyschew erfüllen die Schreiberin ersichtlich mit Stolz. Da wird nichts angezweifelt. Dieser erste Brief der Tamara A. enthält einen vollständigen Lebenslauf, den vergangenen wie den zukünftigen. Alles ist vorgezeichnet und alles verläuft planvoll. Was sonst noch hätte sie berichten sollen, diese kleine Tamara A.? Dies ist ein Gedicht in der Sklavensprache. Ein genauer Leser der Lyrik von Brecht hat es geschrieben. Auch Rainer Kunze arbeitet mit dem dialektischen Kunstmittel einer Auslassung, die vom Leser verstanden und insgeheim ergänzt werden kann. Die weiße Stelle des Nicht-Gesagten und Doch-Gesagten findet sich zwischen der 3. und 4. Versgruppe. Wie kann der Vater die Behauptung wagen, jene Tamara A. habe von sich erzählt? Der geschulte Leser irgendwo in Thüringen oder Mecklenburg kann mühelos ergänzen. Auch er kennt sich aus. Wie der Dichter. Auch er kann den Lebenslauf der Tamara A. beurteilen und voraussehen. Zustimmend oder traurig, kommt darauf an. Übrigens erscheint gerade in diesen Tagen bei Suhrkamp ein neuer Beitrag unseres Autors Hans Meyer unter dem Titel »Ein Tauwetter, das keines war. Rückblicke auf die DDR im Jahre 1956«. Und zwar in dem Sammelband »Entstalinisierung in der Sowjetunion«, der 20. Parteitag der KPDSU und seine Folgen. Darin zieht Meyer rückblickend die Bilanz der literarisch-politischen Situation jener Jahre in der Sowjetunion und vor allem der DDR. Wer nur seine frühen Studien über Lessing, Goethe, Schiller und spätere Klassiker kannte, für den mochte Hans Meyer als Klassizist gelten, der in einem glücklicheren, weniger gebrochenen Verhältnis zu klassik- und humanistisch-idealistischer Tradition lebte. Zu dem, was in der DDR unser kulturelles Erbe heißt. Jedenfalls verglichen mit der folgenden Generation, die man auch die Skeptische nannte. Ihr war jeglicher Glaube an die Möglichkeit objektiver Geschichtsschreibung mitsamt anderen Trümmern des alten Bildungskanons in die Brüche gegangen. Bis die Gegenbewegung folgte, die neue Systemgläubigkeit mit den engen Tabugrenzen und noch mancherlei Bewegung. So gesehen hat einer, der heute 70 Jahre alt ist, schon eine Menge Systemveränderungen überlebt. Nicht nur in politischer Hinsicht, sondern mehr noch, was die Denkstile und dazugehörigen Sprachregelungen angeht. Obwohl Meyers persönliches kulturelles System aus dezidierten Überzeugungen hervorging, nahm es nie dogmatische Starre an. Wo immer die eine Parteilichkeit und die Offenheit für neue Wahrnehmungen aufeinandertrafen, behielt letztere die Oberhand. Also sah man so etwas wie die systemsprengende Macht des Wissens in Aktion. Zwar galt des Systemdenkers Interesse zuerst den großen, glanzvollen, den Systematikern, eben den klassischen Vorbildern. Andererseits hat er sich auch um die weniger durchgesetzten, die aufschlussreichen Randerscheinungen gekümmert. Angefangen von Grabbe bis zu den Außenseitern, wie der Titel eines seiner letzten Bücher lautet. Es heißt, Hans Meyer habe schon manchen Gesprächspartner eingeschüchtert mit der stupenden Menge seines Wissens und vor allem mit dessen Präsenz, der puren Gedächtnisleistung und der Fähigkeit, im rechten Augenblick Dinge miteinander in Beziehung zu setzen. Zeitgenossen unterschiedlicher Standorte respektieren sein kenntnisreiches Urteil. Es ist anzunehmen, dass der Jubilar mit 5 Jahren lesen konnte. Dann hätte er wohl runde 65 Jahre mit Lektüre verbracht, abzüglich der Zeit eigener Produktion. Das Pensum holt so schnell keiner auf. Meyer lässt die Beziehungen zu Fakten der Geschichte spielen und schon steht der Gegner in der Argumentation arm da. In einer Zeit, wo Autorität verstärkt unter Legitimationszwang steht und radikal in Frage gestellt wird, wirkt einer nur durch die Autorität seines Mehrwissens. Meyer tat das unbekümmert um Schulmeinungen und Methodenstreit. Nie trieb er bloße Germanistik, etwa abgekapselt vom Zusammenhang mit der europäischen Literatur. Wie es sich für einen rundherum kenntnisreichen Bildungsbürger im wahren Sinne gehört, kennt er die Tradition im Modernen und das Aktuelle im Vergangenen heraus, derart auf Kontinuität und Relevanz bedacht. Während literaturwissenschaftliche Trendmoden samt einschlägiger Sets von kurzlebigen Fachschlagwörtern einander ablösten, blieb Meyer konkret. Ihm verstellt keine fixe Theoriehuberei den Zugang zum Gegenstand. Natürlich war er schon immer Methodenpluralist, wo es die Sache gebot, souverän sie kombinierend. Ein positiver Eklektizist. Wenn heute zum Beispiel als der Weisheit letzter Schluss Wirkungsästhetik oder Rezeptionsforschung postuliert werden. Der wahre Philologe hat Fragen nach Wirkung und Wechselbeziehungen von Literatur schon immer mit einbezogen und in geschichtsabstinenter Zeit die historische Zusammenschau gepflogen. Bestes Beispiel für ein Stück aktueller Wirkungsforschung stellt ein Vortrag Meyers dar, den er aus Anlass des Düsseldorfer Heine-Kongresses 1972 gehalten hat. Darin hieß es, als die Stadt Frankfurt in den 20er Jahren, damals noch kulturell entscheidend geprägt durch ein gebildetes und besitzendes jüdisches Bürgertum, die Stiftung eines Goethe-Preises beschloss. Im Jahre 1928, da erkor man sich Stefan George als ersten Preisträger. Aber um Heinrich Heine gab es auch damals jedes Mal Gezänk und Gezeter, wenn irgendein Jubiläum nahte, eine Ehrung zu drohen schien. Streit um jedes Denkmal. Die Geschichte des Heine-Denkmals gerade in Frankfurt. Die Frage der Größenordnung des Monuments, seiner öffentlichen Platzierung, das ist eine von vielen Grotesk-Komödien jener Krähwinkelei, über die in Heines Versen und seiner Prosa so mancherlei nachgelesen werden kann. Die Formel gilt nach wie vor. Heinrich Heine war ein europäisches Ereignis und ein deutscher Skandal. Er wurde nach der französischen Julirevolution von 1830 zum Inbegriff eines Zeitgeistes, der die Welt der Restauration wegzufegen bemüht war. Heine, das bedeutete damals Bekämpfung von Vorurteilen, Überwindung nationaler Begrenzungen, Skepsis und Ironie gegen Herzensträgheit und Denkfaulheit. So wirkt er bis nach Russland hin, noch der junge Dostojewski erlag seinem Einfluss. Wir finden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Wirksamkeit Heines in Skandinavien, in Ungarn, bei den Südslawen und bei den Bulgaren. Für Frankreich vollends wurde Heinrich Heine schlechthin zum Begriff des deutschen Dichters, auf den man hörte, den man als sich gemäß empfand. Der Freund Balzacs und Chopins, Freund der Romantiker um Gérard de Nerval und der Sozialreformer um Louis Blanc. Neben E.T.A. Hoffmann wurde er gleichsam zu einem Bestandteil der französischen Literatur. Und erst Rilke sollte viel später wieder einen ähnlich bevorzugten Platz in Frankreich einnehmen. Als vor einigen Jahren der umfangreiche handschriftliche Nachlass des Dichters zum Verkauf angeboten wurde, da bewarben sich deutsche und amerikanische Archive und Museen darum mit hohen Angeboten. Allein General de Gaulle erfuhr davon und ordnete an, Heinrich Heines Nachlass gehöre in die französische Bibliothek Nationale, neben die Meister der französischen Literatur. Geld dürfe keine Rolle spielen. So geschah es. Von nun an gibt es in Paris nicht bloß Heines Sterbehaus und Grab auf dem Friedhof von Montmartre, sondern auch den wichtigsten Teil seines Geschriebenen. Ein europäisches Ereignis also, aber auch zeitlebens ein Ärgernis in Deutschland und unter den Deutschen. Wenn sich Nietzsche so enthusiastisch zu Heine bekannte und in ihm ein Vorbild für die eigene Prosa und in ihm den größten lyrischen deutschen Dichter seit Goethe sah, so war das wieder ein bewusster Affront, den Nietzsche als Denker unzeitgemäßer Betrachtungen dem deutschen Bildungsphilister zu erweisen gewillt war. Sich zu Heine bekennen bedeutete in Deutschland Ärgernis und nicht zum wenigsten darum bekannte sich Nietzsche dazu. Heine war der große Sonderfall unter den Deutschen, auch unter den deutschen Schriftstellern seiner Zeit. Gegen ihn standen nicht bloß die Romantiker, die in ihm gleichsam einen Renegaten sahen, einen entlaufenen Romantiker, wie ein Franzose zu Heine selbst bemerkte, zum großen Behagen des Dichters. Auch das sogenannte junge Deutschland vermochte niemals eine einheitliche, selbst rein literarische Front mit dem Dichter der Reisebilder zu bilden. Heines Laufbahn als Schriftsteller berührte den Weg fast aller bemerkenswerten Deutschen in jenen Jahren des Biedermeier und des Vormärz. Aber es blieben stets getrennte Bahnen. Heinrich Heine wurde zum Ärgernis auch für jene, die eigentlich und insgeheim der gleichen Richtung dienten wie er. Für die Vielseitigkeit Hans Meyers fand Robert Minder die treffende Formulierung: Hans Meyers Werk ist ein Zentralbahnhof. Züge aus allen Richtungen kommen hier zusammen. Und Ernst Fischer drückte es so aus: Weil er Marxist ist, lehnt er Dogmen ab, verfertigt er nicht aus Zitaten ein System, geht er nicht von Abstraktionen aus, sondern weiß, dass die Wahrheit immer konkret ist, dass die Literaturwissenschaft es nicht mit ewigen Kategorien zu tun hat, sondern mit konkreten Werken und Erkenntnissen. Der Lehrer Hans Meyer ist sich der Notwendigkeit bewusst, seinen Schülern das Vergangene zu vergegenwärtigen, den Ursprung und die Traditionen, den Bruch mit diesen und ihr Aufgehobensein, die Diskontinuität und das Kontinuum der Literatur. Der Literaturkritiker hat sein Vergnügen am Getümmel der Aktualität, stürzt sich in den Streit, ergreift Partei, ist jederzeit anwesend und wenn's da manchmal hart auf hart geht, wir leben auf der Erde, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Und weiche Landungen sind das Privileg des Mondes. Hans Meyer ist, wie jeder, mitunter ungerecht. Doch immer wieder ist es die Objektivität des Lehrers, die das Subjektive korrigiert, und was überwiegt, ist stets das Gefühl für Qualität. So gesprochen vor 10 Jahren. Es scheint, als habe die Vorliebe für den marxistischen Blickwinkel seither einer deutlich erweiterten Optik Platz gemacht. Dies ist vor allem abzulesen an Meyers Opus Magnum, dem schon erwähnten Buch Außenseiter, das im vergangenen Jahr erschienen ist und im RIAS ausführlich besprochen wurde. Wir rufen ins Gedächtnis zurück. Außenseiter. Die Geschichte vom Schuldigwerden der bürgerlichen Gesellschaft an Frauen, an gleichgeschlechtlich Liebenden und an Juden. Eine dreigeteilte kulturhistorische Sittengeschichte bürgerlicher Tabus unter den Stichworten Judith und Dalila, Sodom, Shylock. Wir verlesen noch einmal einen kurzen Abschnitt aus dem Text der letzten Abteilung. In seiner Selbstinterpretation des Lustspiels Die Juden hatte Gotthold Ephraim Lessing die Eingliederung dieser fremdartigen Volks- und Religionsgemeinschaft von 2 Voraussetzungen abhängig gemacht: Bildung und Besitz. Die Betroffenen hatten es sich gesagt sein lassen. Wohlstand war in deutschen Judengemeinden, den Ghettos also, gut verbreitet. Nicht bloß bei Hoffaktoren und fürstlichen oder kaiserlichen Schutzjuden. Die strengen Barmherzigkeitsgebote des mosaischen Gesetzes sorgten im Übrigen dafür, dass noch die kleinen Hausierer und sogar die Schnorrer ein erträgliches Leben führten. Auch das Bildungsgebot wurde in deutschen Judengemeinden ernst genommen. Der Übergang vom Bet- und Lernhaus zur intensiven Beschäftigung mit deutscher Literatur und Wissenschaft, wie Moses Mendelssohn sie den Glaubensgenossen empfohlen hatte, vollzog sich ohne Schwierigkeit. Allzu leicht als erfüllbar erwiesen sich die von Lessing gestellten Bedingungen jüdischer Emanzipation. Als sich im Gefolge der Französischen Revolution des Code Napoleon mit seiner Stipulierung staatsbürgerlicher Gleichheit für die Juden die ausführlichen Debatten über Qualität und Quantität dieser Emanzipation steigerten, bis zu den Beratungen der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche 1848-49, waren neue Argumente offenkundig geworden, die in Lessings Prämissen mehr ein Hindernis als die Bedingung einer Möglichkeit erblickten. Lessing hatte als Denker und Theaterdichter die Gefahr einer Tragödie stets dort erblickt, wo an sich Löbliches in exzessiver Weise hervortrat. Allzu große Tapferkeit des Herakles, allzu leidenschaftliches Wissensbedürfnis eines Dr. Faustus, sogar allzu große Tugendhaftigkeit der Sarah Sampson oder Emilia Galotti. Nun präsentierte seit Beginn des 19. Jahrhunderts das sich bürgerlich gebende und angleichende deutsche Judentum sogleich eine doppelte Exzessivität. Der Wohlstandsforderung antwortete das Faktum einer Hypertrophie des Reichtums. Das Bildungsgebot wurde gleichfalls in exzessiver Weise erfüllt und übererfüllt. Hypertrophie des Wissens und der Intellektualität. In der Konfrontation formte sich bald schon im bürgerlichen Deutschland das polemische Gegenbild, der allzu reiche und der allzu kluge Jude. Bereits die Tochter Moses Mendelssohns, Dorothea Veit, dann Dorothea Schlegel als zum Katholizismus konvertierte Gattin Friedrich Schlegels, begegnete dem Hass und Hohn. Gegen Friedrich Schlegels Roman Luzinde wurde nicht bloß von kirchlicher und weltlicher Seite eingewandt, er sei unsittlich. Im offenherzigen Briefdialog zwischen Liebenden, die ersichtlich nicht verheiratet sind. Hinzu trat das emotionale Argument, überdies sei der weibliche Partner dieser anstößigen Korrespondenz jüdischer Abkunft. Vollkommenste Erfüllung fand der nationaldeutsche und christliche und kleinbürgerliche Vorbehalt gegen Aufklärungspostulat und jüdische Emanzipation, als Harry Heine als Lyriker und Polemiker debütierte. mit nichts ausgerüstet als dem Taufschein, dem immensen Talent und dem nicht weniger immensen Vertrauen in Gültigkeit und Überzeugungskraft der Aufklärungsmaximen. Er fand sogleich Feinde auf seinem Weg, die sich unablässig lange nach seinem Tode in der Matratzengruft vermehren sollten. Im Falle Heinrich Heine brach jeder Widerspruch der bürgerlichen Aufklärung in Deutschland auf. Dieser Autor bekam zu spüren, dass gegen ihn nicht bloß die einzige Reaktion angetreten war, als Ancien Regime, also Monarchen und Aristokraten, Jesuiten und lutherische Pastoren. Wie Lichtenberg in London beim Anblick des Shylock auf der Bühne seine wahren Gefühle mit den wohlgemeinten, aber kaum verankerten Aufklärungsprinzipien konfrontieren musste, so brachte das Phänomen Heine Verwirrung ins fortschrittliche Bürgerlager. Selbst Leute des jungen Deutschland, die sich stolz als Träger des Zeitgeists zu definieren pflegten, wurden beim Lesen von Heines Schriften unsicher. War Judenemanzipation wohlgetan, wenn sie derartige Exzesse eines jüdischen Talents hervorbringen konnte? Heinrich Mann hat in Los Angeles in den letzten Kriegsjahren sein Buch »Ein Zeitalter wird besichtigt« redigiert und darin den historisch-politischen Zusammenhang von Jakobinismus und Bolschewismus, der Revolutionen von 1789 und 1917, postuliert. Es ist wirklich ergreifend, als ein menschlicher Vorgang, auch wenn es kein politischer wäre, dieser Anschluss, den über ein Jahrhundert hinweg eine große Nation mit der anderen vollzieht, mit den höchsten Augenblicken der anderen. Und weiter, es liegt doch wohl derart, dass die Sowjetunion das alte Vorurteil gegen Gleichmacherei praktisch widerlegt hat. Von der wirtschaftlichen Gleichheit war an dieser Stelle die Rede. Wie immer der ökonomische Egalitarismus bewertet werden kann, er hat als gesellschaftliches Sein kein neues Bewusstsein bewirkt. Die Sowjetunion hat die Gedanken der bürgerlichen Menschenrechte nicht etwa auf einer gesellschaftlich höheren Stufe zur Praxis gemacht. An den Außenseitern hat man es zu erkennen. Weshalb alle Beschäftigung mit Außenseitern in Geschichte und Gegenwart, in der Kunst wie der Literatur, zur Konklusion führt, wenn es eine ist, dass eine jede aufgeklärte Gesetzgebung, die Gleichheit anstrebt, anwendbar sein muss für den Normalfall wie für die Ausnahme. Dadurch verletzt sie aber, und unvermeidlicherweise, die existenzielle Besonderheit des Außenseiters. Hinzu kommt, dass Judith und die Männer von Sodom und die Nachfahren Shylocks allein in ihrer Negativität zusammen genannt werden können. Vom einen zum anderen führt kein Weg. Es gibt keine Gemeinschaft der Außenseiter. Heine steht gegen Platen, Shylock gegen Antonio, Lulu gegen die Gräfin Geschwitz, Rosa Luxemburg gegen den jüdischen Offizier unter ihren Mördern. Mit der bürgerlichen Aufklärung ist, was Heinrich Mann nicht wahrhaben wollte, auch die Weiterführung der Aufklärung durch die Staaten einer nichtbürgerlichen Planwirtschaft gescheitert. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein literarisches Porträt von Hans Meyer, verfasst von Sigrid Herzog. Erstsendung im RIAS am 19.03.1977. Am kommenden Samstag erwartet Sie an dieser Stelle ein Bericht über eine lange und nicht unkomplizierte, aber in der Bilanz erfolgreiche Partnerschaft. Es geht um das Engagement der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin. Ich würde mich freuen, Sie dann wieder begrüßen zu können. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.